Harari 2, Bishnoi, Magie. Yuval Noah Harari behauptet, schon vor der Agrarrevolution hätten Sapiens alle großen Säugetiere und Vögel ausgerottet, die Landschaft unrettbar verändert, ihr Auftauchen sei immer katastrophal und die Mär von den Treehuggers sei sentimentaler Mist. Ehrwürdige Vorbilder für Deep Green Resistance, eine radikal-ökologische Widerstandsbewegung, sind die Frauen und Männer der Bishnoi. In der Wüste Thar in Rajasthan noch immer lebend, deren Frauen um das Jahr 1730 ihre Bäume umarmt haben, um sie gegen einen militärischen Angriff zu schützen. 363 Treehugger wurden damals getötet. Sie konnten die Entwaldung ihres Gebietes aufhalten und bewahren bis heute ihre Lebensweise. Dort wird kein Tier getötet, kein Baum sinnlos gefällt. Für Harari wäre ihre 500 Jahre alte Kultur, die sich den Schutz von allem Lebendigen vornimmt, wohl als Ausnahme von der Regel anzusehen. Alle anderen Theorien über das Verschwinden der Dinosaurier und frühe Naturzerstörung, etwa durch Klimaveränderung oder Meteoriteneinschlag, widerlegt der Autor mit dem Argument, dass es doch merkwürdig sei, dass überall, wo Sapiens auftauchten, auch auf den entlegensten Inseln, große Säugetiere bald verschwänden und das Ökosystem verändert sei. Er schreibt in der Tat eine kurze Menschheitsgeschichte, rechnet in wenigen tausend Jahren, folgt der zunehmenden Beschleunigung der Ausrottungsbewegung und ruft zum Einhalten auf, gerade dank der Kenntnis der Sapiensgeschichte. Als ich versuche, AB, einer meiner intellektuellen Autoritäten, die sich als Schwarzphilosophin bezeichnet, von meiner Lektüre zu erzählen, sagt sie nur, dass sie noch nichts von Harari gelesen habe. Er sei für sie zu sehr Popphilosoph. Das weiß ich selbst, aber für mich gerade richtig. Ich kann seinem Englisch gut folgen, lerne enorm viel. Über die kulturellen Aktivitäten von Sapiens vor der Agrarrevolution wissen wir praktisch nichts. Nomaden konnten eben nicht viel mitnehmen und hinterlassen. Man vermutet, dass sie animistisch gewesen seien, also potenziell alles für belebt und wirkungsmächtig angesehen hätten. Mystische Erfahrung bleibt für Harari unzugänglich, und es ist interessant, wie das die ganze Wahrnehmung, auch die von Fakten, prägt. Er demontiert den Glauben an universelle Menschenrechte, zeigt sie als ideelles Konstrukt ohne jede objektive Grundlage. Menschen sind weder frei noch gleichgeboren, noch haben sie irgendwelche Rechte, ebenso wenig wie Affen oder Giraffen. Objektiv ist Radioaktivität, Schwerkraft etc. Und unsere modernen Bedürfnisse und Gewohnheiten erscheinen absurd, wenn wir sie auf die alten Ägypter oder Babylonier übertragen, die zum Beispiel nie ein Verlangen nach Urlaub hatten. In seiner Sicht brauchen Menschen kausale Verknüpfung, um Ungewissheit und Unglück ertragen zu können. Und bald, nehme ich an, wird man im Hirn Areale finden, wo das stattfindet. Konstrukte der Täuschung, Schleier der Maya. Indessen kann Magie nur bei passendem Kontakt stattfinden, wie Elektrizität, wie Contact High. Und Magie leugnen, die für Einbildung halten, was für andere evident ist, passiert auch nichts Magisches. Nur Koinzidenz allenfalls. Dagegen steht das Jesusversprechen, wenn zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind und als ich, das dann mitten unter uns ist, würden wir eben das Nicht-Ich erleben, in dessen Namen wir uns verbinden. Erschwert wird das dadurch, dass die Namen so vielfältig sind. Stephen Gaskin, der Lehrer und Initiator von The Farm Zen Hippie 1935 bis 2014, hat vorgeschlagen, sich religiöse Systeme als Lochkarten vorzustellen und sie hintereinander zu halten. Dann erschienen einige Löcher, die durchgehen, und auf die komme es an. Das betreffe bestimmte Regeln und Gebote, nicht die religiöse, die mystische Erfahrung selbst. Die wird vorausgesetzt. Weil Magie sich interaktiv vollzieht, kann sie wahnhafte Inhalte haben, werden Menschen verblendet, bewitscht. Harari definiert Sapiens als Storyteller. Und all ihre Macht und ihr Unheil kommen von dort. Komplizierte Geschichten sind unbequem, anspruchsvoll, einfache dagegen verführerisch. Durch den Trieb zur Verknüpfung, Vernetzung, Wechselbeziehung entsteht eine trügerisch verzerrte Bewusstseinsspiegelung des selektiv wahrgenommenen Geschehens. Damit arbeiten Katastrophenfilme und Verschwörungsdramen, aber auch Nachrichten. Und für Medienkonsumenten ist es zuweilen schwierig, Fiktion und Realität auseinanderzuhalten, angesichts der Verfügung über unendlich viele Kanäle, die Fernbedienung, das Zappen. Und wie der Kulturphilosoph Charles Eisenstein, geboren 1967, hervorhebt: Alle Geschichten haben irgendeinen Wahrheitsgehalt, aber das Leben selbst entscheidet und gestaltet sich je nach der Art der Geschichten, an die geglaubt oder denen gefolgt wird. In einem Podcast wird Harari 2,5 Stunden zum Sinn des Lebens befragt. Er ist Buddhist auf die Weise, dass er einiges von dort übernimmt: Meditation, veganes Essen, Schweigeretreats. Auf die törichten Fragen, was das bringe für den Sinn des Lebens, beschreibt er seine Mühe, sich auf den Atem zu konzentrieren, also nur wenigstens die eigenen Gedanken zu kontrollieren. Er ist schwul, meint, das habe seinen Blick geschärft auf den Unsinn der Religionen, die etwas als unnatürlich verdammen, was doch existiert und daher natürlich ist. Wie kann man Liebe verbieten? Das ist eigentlich das beste Argument. Über den Sinn des Lebens sagt er, dass man sich die Vorstellung, irgendeine Rolle in einem kosmischen Musical zu spielen, nun wirklich abschminken könne. Dass die früheren Funktionen der Religionen, Beistand bei Krankheit, Unglücksfällen etc., obsolet geworden seien zugunsten von Wissenschaft, Versicherungen, Politik. Dass der Sinn des Seins im Sein bestehe, dass böse, ignorante Menschen meist unglücklich sein. Siehe Brecht. An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk, Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack. Mitfühlend sehe ich die geschwollenen Stirnadern, andeutend, wie anstrengend es ist, böse zu sein. An dieses Gedicht muss ich oft denken. Harari sagt, dass mangelnde Empathie zu dauerhafter Gefühllosigkeit führt, was auch nicht unbedingt glücklich macht. Auf die Frage, wie leben angesichts von Leid, sagt er, dass Mann, Frau nicht der Mittelpunkt und schon gar nicht die Ursache des Universums sei und daher auch nicht die ganze Welt auf die eigenen Schultern laden müsse. Er versteht Leid nicht als Sinn, sondern als Grunderfahrung. Töricht, nach dem Sinn des Leidens zu fragen. Es geschieht einfach, ergibt sich aus den Beziehungen, in denen wir leben, aus Liebe und Tod. Die größten Gefahren sieht er in atomarer Aufrüstung, ökologischem Desaster und künstlicher Intelligenz. Statt Kooperation, die global möglich wäre, herrscht Konkurrenz, die Macht der Dummheit. Er hat eine Harari Company gegründet, das sei ein Familienbetrieb mit etwa 15 Leuten, sein Ehemann sei der Organisator. Um einen Bestseller hinzukriegen, brauche es nicht nur den Autor. Er arbeitet zusammen mit Zeichnern und Textern für Graphic Novels. Jetzt sind sie am zweiten Band für Teenager und Erwachsene, die keine Bücher lesen können. Ein Kinderbuch ist in Arbeit. Er geht wirklich ran. Er meint, dass die Menschheit das nächste Jahrhundert nicht überleben wird, jedenfalls nicht als dominante Spezies und nicht in der bekannten Form von Homo sapiens. Algorithmen verwandeln uns langsam in eine Menschmaschine. Pandora lässt grüßen.